sind sie? Wo sind sie geblieben? Wer weiß, ob die Geschichte stimmt? Drum sag mir, wer hat sie geschrieben? Was geschah am nächsten Tag? Ich frag dich, können Sieger lügen? Lügt der tote Soldat? Tot, tot vor Stalingrad! Sieger sind die Helden, Tote können sich nicht melden. Nur die Sieger sind die Helden. Wo sind sie? Wo sind die Irokesen? Getötet und verschlacht, komm sag mir, hast du das gelesen? Tausend weiße Männer, oh wein Moikaner, Millionen tapfere Helden, schlachten die Indianer. Sieger sind die Helden, Tote können sich nicht melden, nur die Sieger sind die Helden. Sieger sind die Helden. Tote können sich nicht melden. Nur die Sieger sind die Helden.